Irgendwann ein- oder zweimal im Jahr rieche ich plötzlich, wie's früher mal war. Dann kratz ich mich, jaule ganz leise und bin ein ganz sentimentaler Hund. Dann möchte ich ganz einfach wieder dahin, da wo ich richtig geboren bin. Und der laue Wind erzählt mir von Tagen, als wir in der Sonne lagen und nicht einmal knurrten wir nebenan, Kleffs Katze zu schnurren begann. Ich schnuppere am Zaun der Erinnerung entlang und hin und wieder verspüre ich den Drang. Ich hebe verstohlen mal eben ein Bein und ich atme die alten Geschichten ein. Dann bin ich sehr bissig, lass niemanden ran und belle den Mond und die Sterne an. Und der laue Wind erzählt mir von Nächten, als wir uns für die Tritte rächten und so lange heulten bis kurz vor Tag, der Mond vor uns in der Pfütze lag. Was bleibe ich noch? Warum renn ich nicht los? Ich könnte doch einfach, ich brauchte doch bloß. Warum pfeif ich nicht auf den ganzen Salat, das Häuschengeschäft und den Stacheldraht? Ich kratze mit meinen Pfoten die Tür, da riecht es schon wieder nach heute und hier. Und der laue Wind bläst hinter Bergen, irgendwo bei den Gartenzwergen, bis irgendwann ein- oder zweimal im Jahr es plötzlich so riecht, wie's früher mal war.